Hallo, hier ist Stephanie von Perlgold und ihr hört Radio Marabu. Europe's Alternative Music. Marabu. Hallo, hier ist Stephanie von Perlgold. Ich erzähle euch heute ein paar Geschichten über die Songs auf unserem ersten Album. Der erste Titel des Albums ist gleichzeitig auch Namensgeber. Top Secret. Venedig ist unbestritten eine der schönsten Städte der Welt. Jährlich finden dort die Filmfestspiele statt. Mit dabei zu sein ist ein unvergessliches Erlebnis und startet zugleich ein fiktives Kopfkino über Stars auf roten Teppichen. Top Secret, Top Secret. Goldenen Käfig, mit Bodyguard versteht sich und alles dreht sich nur um sie. Limousine mit Chauffeur, 18 Zimmer oder mehr, Millionen schwer. Super Villa, cool und ein Marmorpool, Champagner früh bis spät, völlig abgedreht. Und jeder wüsste gern, wie man so in Reichtum lebt. Doch das bleibt Top Secret, Top Secret, Top, Top, Top Secret, Top Secret, Top Secret. Das bleibt Top Secret, Top Secret, Top, Top, Top Secret. Das bleibt Top Secret. Sie ist ein Superstar mit wehendem Haar. Sie jettet durch die Welt. Sie kassiert, na klar, wunderbar für ihren Namen, Ruhm und Geld. Sie ist ein VIP, sie ist ein Bam, sie ist populär. Was will man mehr? Doch sie sehnt sich danach, dass sie eine andere wär. Doch das bleibt Top Secret, Top Secret, Top, Top, Top Secret, Top Secret, Top Secret. Das bleibt Top Secret, Top Secret, Top, Top, Top Secret. Das bleibt Top Secret. Sie lächelt jedes Mal auf den Titel vom Journal mit ihren blauen Augen, glänzend wie Stahl. Doch eigentlich ist nichts, wie man meint, wie es scheint, wenn sie nachts allein in ihre Kissen weint. Top Secret, Top Secret, Top, Top, Top Secret, Top Secret, Top Secret. Das bleibt Top Secret, Top Secret, Top, Top, Top Secret. Doch das bleibt Top Secret, Top Secret, Top, Top, Top Secret, Top Secret, Top Secret. Das bleibt Top Secret, Top Secret, Top, Top, Top Secret. Das bleibt Top Secret. Love and Sex and Rock'n'Roll. Rock'n'Roll ist eine Leidenschaft in jeder Hinsicht. Sind Anspielungen auf Vorlieben und Abneigungen in diesem Song rein zufällig und absichtslos gebündelt? Die nicht nur jugendlichen Wünsche sind es mit Sicherheit nicht. Und die machen hemmungslos Spaß. Einfach mal das Leben genießen. Love, Sex, Rock'n'Roll. Wecker klingeln, Tagesthemen, Staunblitze, Aktienregen. Schlips und Kragen, Schnäppchen jagen, Autorennen, teure Wagen. Spielsalon, Beautyfarm, Modetrends, Schlankheitswahn. Medienrummel, Rampenlicht. Alles sowas, brauch ich nicht. Ich wünsch mir Love and Sex and Rock'n'Roll. Ich wünsch mir, das zu leben, was wir wollen. Ich wünsch mir so viel mehr, was in uns steckt. Ich wünsch mir Rock'n'Roll and Love and Sex. Harte Drogen, Superman, Atomreaktor, Hooligan. Minenfelder, Edelpilze, Smogalarm, Gletscherschmelze. Fernsehtalkshow, Bundestag, Zölibat, Terrorschlag. Horrorfilm, Blutgesicht. Alles sowas mag ich nicht. Ich wünsch mir nach dem Sex in Rock'n'Roll. Ich wünsch mir, das zu leben, was wir wollen. Ich wünsch mir so viel mehr, was in uns steckt. Ich wünsch mir Rock'n'Roll in Love and Sex. Ich wünsch mir Love and Sex in Rock'n'Roll. Ich wünsch mir, das zu leben, was wir wollen. Ich wünsch mir so viel mehr, was in uns steckt. Ich wünsch mir Rock'n'Roll in Love and Sex. Rock'n'Roll and Love and Sex. Rotes Licht. Bangkok und sein Nachtleben. Zu einer Reise in Thailands Hauptstadt gehört auch ein Abstecher in das Viertel Patpong. Dort befinden sich zahlreiche Restaurants, Bars, Diskotheken und Live-Musikclubs. Die Betrachtung dieses Viertels, das tagsüber Vergnügungen auch für Familien bietet und sich nachts zum Rotlichtviertel verwandelt, erfindet einen Stoff, der sich in diesem Song widerspiegelt. Sie hat eine super Figur, ihr Blick ist Feuer und Eis. Rotes Licht pur jede Nacht. Ganz egal, was gefällt, in den Palästen der Lust. Verführung für Geld. Rotes Licht entführt dich zu sich. Die Wünsche sind frei und du bist dabei. Rotes Licht, so vieles verspricht. Die Träume sind frei, doch sie gehen vorbei. Rotes Licht auf deinem Gesicht. Rotes Licht. Den Körper verkauft an Mr. Unbekannt. Die Gefühle getaucht in ein Schattenland. Tanzt sie den Tanz, zieht dich in ihren Bann. Sie schaltet dich aus, sie macht dich an. Führt dich zu sich, die Wünsche sind frei und du bist dabei. Rotes Licht, so vieles verspricht. Die Träume sind frei, doch sie gehen vorbei. Rotes Licht auf deinem Gesicht. Rotes Licht. Wünsche sind frei und du bist dabei. Rotes Licht, so vieles verspricht. Die Träume sind frei, doch sie gehen vorbei. Rotes Licht auf deinem Gesicht. Rotes Licht entführt dich zu sich. verspricht. Rotes Licht auf deinem Gesicht. Rotes Licht. The person you've called is temporary not available. Rotes Licht. Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht rotes zu erreichen. Rotes Licht. Ist vorübergehend nicht zu erreichen. Rotes Licht. Vorübergehend nicht zu erreichen. Rotes Licht. Nicht zu erreichen. Rotes Abschied. Wer kennt ihn nicht? Den Abschied von einer Liebe, die einen Anfang hatte und ein Ende. Die anfänglichen Strophentexte entstanden bereits wenige Stunden nach der unerwarteten Trennung. Die abschließenden Zeilen erst Monate danach. Auf dem Tisch am Fenster liegt ein Brief mit deiner Schrift. Leere Worte ohne Wünsche. Im Flur brennt noch Licht. Immer wieder wie gelähmt, ohne Boden, ohne Raum, seh ich Zeitlupenbilder wie in einem Traum. Und du, wo bist du? Wo bist du? Spiegelbild, das fast zerspringt, weil ein Beben durch mich rast. Leise Schreie ohne Echo, jeder Schritt wird zur Last. Die Sinne wie gefroren Perlen Eis auf meiner Haut. Wie lange wird es dauern, bis alles wieder taut? Und du, wo bist du? Wo bist du? Es ist vorbei, was ist passiert? Ich habe es nicht kapiert. Geht die Zeit, es kommt, was bleibt, und auch der Tag, der Zweifel vertreibt. Ich liebe dich noch immer sehr, doch es ist egal, es tut mir wirklich leid um uns vielleicht. Gibt es ein zweites Mal? Und du, wo bist du? Bist du? Die Idee zu diesem Song entstand auf einer sommerlichen Urlaubsreise. In einer Kleinstadt war ein großes, breites, über eine Straße gespanntes Transparent nicht zu übersehen. Auf dem Banner stand in Großbuchstaben: Mama, ich möchte dein Smartphone sehen. Ich kam zu spät, du solltest mich wecken, doch du musstest ja erst alle Snaps checken, wolltest Frühstück toasten. Nein, nicht schon wieder posten. Du rufst ständig jemand an und ich bin immer noch nicht dran. Mama, ich fühl mich so allein. Mama, ich bin nur noch so klein. Mama, ich möchte dein Smartphone sein. funktionierst digital. Doch wann haben wir uns mal? Ich seh dich rumscrollen, würde gerne mit dir rumtollen. Doch du siehst mich nicht und mein trauriges Gesicht. Mama, ich fühle mich so allein. Mama, ich bin nur noch so klein. Wie man sich verliert, wenn man den ganzen Tag nur auf das Handy stiert. Merkst du es nicht? Merkst du nicht? Merkst du es nicht? Merkst du nicht? Spaß gemacht, ein Smiley hat dich eben angelacht. Du sagst mir nur noch selten gute Nacht und morgen werde ich acht. Mama!